persönlicher Neugier, weil ich das verpasst habe. Und mit welcher Argumentation wurde ihr eigentlich der Adorno-Preis verliehen? Ihr habt so als Randnotiz gemerkt, aber es ist ja schon bezeichnend, dass ausgerechnet so jemand, der die Affirmationen der bestehenden Mechanismen auf die Spitze treibt, in gewisser Weise den Adorno-Preis bekommt. Naja, es passt natürlich insofern zum Adorno-Preis, weil das Affirmation der bestehenden Verhältnisse kein Ausschlusskriterium ist. Der Adorno-Preis ist halt einfach so einer der deutschen akademischen Preise, wo Leute, die eh schon berühmt sind, halt nochmal 10.000 oder 30.000 oder 50.000 Euro geschenkt bekommen, weil sie berühmt sind. So wie solche Preise halt eben funktionieren. Und das ist natürlich so ein bisschen was Grabschänderisches, dass Frankfurt nun auch einen Adorno-Preis verleiht und nicht einen Gadamer-Preis oder Heidegger-Preis oder irgendwie sowas. Und die Begründung ist aber natürlich schon ich weiß gar nicht, die radikale Kritik von Geschlechtsidentität und wichtige Innovation in der Moralphilosophie. So sind die, glaube ich, ungefähr. Aber es ist relativ nichtssagend, relativ kurz und knapp und ist halt auch nicht die, also den Adorno-Preis haben vorher auch schon andere Leute, Derrida hat den zum Beispiel schon mal gekriegt oder Alexander Kluge, glaube ich. Und Alexander Kluge ist ja nun wirklich jemand, so die Schwätzerpersönlichkeit par excellence. Aber interessanter war eigentlich eher, ich fand es eher interessant, dass es ein paar Leuten aufgefallen ist, ich hätte zunächst gedacht, so als es gab dann erst im Jungle World Blog irgendwie ein bisschen was und ich dachte, okay, das wird halt mal wieder niemand interessieren und dann hat es ja doch durchaus für ein bisschen Wirbel gesorgt. Vielleicht weil ihre anti-israelischen Ausfälle doch ein bisschen zu hart und zu arg waren. Gibt es sonst noch Fragen direkt aus dem Publikum? Ja, ich fand es sehr, sehr schön, dass du das wirklich nochmal vom Philosophischen her geleitet hast. Ich würde jetzt gerne mal sozusagen vom Endpunkt her, von dem... Ich wiederhole das gleich sonst nochmal. Oder willst du eben? Ja. Wie gesagt, ich fand es sehr gut, dass du das nochmal philosophisch näher geleitet hast und würde jetzt gerne nochmal ein paar Präzisierungen vom Endpunkt her, also von dem Antizionismus, der ja auch ein Anlass der Veranstaltung war, haben. Zwei Sachen. Einerseits was du jetzt gar nicht so erwähnt hast, die Bösartigkeit eben dieses Antizionismus bei Butler, der ja kulminiert einerseits eben in der Apologie von Hamas und Hezbollah, andererseits natürlich auch ihr Kulturrelativismus, den man auch nicht anders als bösartig bezeichnen kann, wenn er die Burka rechtfertigt. Und was mir andererseits, also da die Frage, ist das kontingent, ist das eben ihr Privatantiimperialismus oder kann man das sozusagen doch auch als das Gegenteil irgendwie oder die andere Seite von dieser Obrigkeit der Theorie und der Abgeschlossenheit wahrnehmen? Und das Zweite war, wenn ich mich richtig erinnere, es gab eine akademische Auseinandersetzung, wo sie gegen Lawrence Summers, einen Universitätspräsidenten, gesprochen hat, der die linken Antizionisten an der Akademie davor gewarnt hat, dass bestimmtes Reden von ihnen über Israel ins antisemitische Fahrwasser käme. Also ich glaube sogar relativ vorsichtig. Und wo sie dann in ihrer Replik plötzlich meiner Erinnerung nach die ganze Diskurstheorie über den Haufen geworfen hat und plötzlich mit Zuschreibbarkeiten kam. Also einerseits, dass Summers da ganz konkret was Falsches und Böses macht und andererseits, dass die Linken ja, weil sie subjektiv keine Antisemiten sein wollen, auch keine sein können. Und eigentlich hätte man ja anstattdessen der reinen Logik nach sagen können, ja, Summers verweist auf einen Diskurs und jetzt muss man irgendwie widerlegen, warum der Diskurs ganz anders läuft. Also auch da eine bestimmte Logik liegt. Und ja, vielleicht noch als letztes der Verweis auf dieses Buch, was ich da gelesen habe. Da war ja auch die seltsame Konstellation, dass dieses gegen den Nationalstaat sein eine Komplementarität in dem Sinne hatte, dass der palästinensische Staat eigentlich überall ist, weil er ja kein abgegrenzter Staat sein soll, während Israel eigentlich nirgends zu sein hat. Ja, das sind natürlich alles wichtige Punkte. Ich werde nochmal versuchen, ich hatte jetzt tatsächlich vom Vortrag eher versucht, sagen, nicht so viel skandalisierend auf einzelne Äußerungen einzugehen, aber es ist natürlich tatsächlich die Frage, wie weit ist sowas aus einem philosophischen Gebäude abzuleiten oder inwieweit ist das dann auch nochmal sowas Dazutretendes. Und vielleicht mit dem ersten anzufangen, den Verzicht auf Diskurstheorie in dieser ganzen Geschichte, und zwar sowohl schon 2004, als es diesen Vorwurf von Lawrence Summers gab, dass es verschiedene, also der hatte gesagt, dass es verschiedene Akademiker gibt, die, wenn nicht in der Intention, dann doch im Effekt antisemitische Positionen verbreiten, indem sie sich für Israel-Boykott und sowas stark machen, wo Butler dann einen Artikel geschrieben hat über den Antisemitismusvorwurf und die Risiken der öffentlichen Kritik, der also eine ganz starke Opferinszenierung war, wo es immer darum geht, sie soll mundtot gemacht werden über diesen schrecklichen Vorwurf des Antisemitismus, mit dem man ja nicht leben kann. Und was ja stimmt, also man kann natürlich mit dem Vorwurf des Antisemitismus eigentlich nicht leben, aber das hieß für sie dann, dass der auch eben dadurch schon mal als bösartig erwiesen ist. Und da fand ich es auch sehr interessant, dass sie ganz stark argumentiert hat darüber, wie sie etwas meint. Also dass da überhaupt nichts mehr war von die Sprache spricht die Menschen und das Subjekt ist diskursiv produziert und nur ein Knotenpunkt und der Diskurse, sondern da es ganz stark um die Intention ging, die einfach nicht so gewesen sein kann. Und aus diesem Text war auch dieses postmoderne Idyllzitat von dem antizionistischen Camp, wo sie ganz viel Demokratie lernen und so. Und das Gleiche, fand ich, wiederholte sich, als sie jetzt mehrfach auf ihre Äußerungen zu Hamas und Hisbollah angesprochen wurde. Also, um das vielleicht nochmal für die, die es nicht so genau kennen, zu rekapitulieren, sie ist auf einem Teach-In angesprochen worden aus dem Publikum, dass es ja so, die Frage war, es gäbe ja so viele Leute, die sich von Hamas und Hisbollah abgrenzen und immer behaupten, die wollen Israel vernichten und deshalb dürfe man sich nicht mit denen solidarisieren, aber sei es nicht wichtig, um die Bewegung zu stärken, dass man auch sagt, dass Hamas und Hisbollah dazu gehören. Und da hat Butler dann geantwortet mit, dass es natürlich extremely important sei, zu betonen, dass die zur globalen Linken gehören, aber dass das ja nicht heißt, dass man auch für Gewalt ist im Kampf. Also das war sozusagen ihr Kaviat. Und sie hat dann ja später immer erklärt, nein, das war ja sozusagen nur normativ, also es war nicht normativ gemeint, sondern deskriptiv. Also sie hat halt nur gesagt, dass Hamas und Hisbollah zur globalen Linken gehören, weil die ja Linke sind antiimperialistisch und Hamas und Hisbollah seien antiimperialistisch und gehören sie dazu, aber das sei ja gar keine Wertung, ob sie dazu gehören sollen. Und dann auch einen längeren Text in sowohl amerikanischen als auch deutschen Zeitungen veröffentlicht, wo sie ganz doll betont hat, wie sehr sie doch in der jüdischen Tradition aufgewachsen ist und in Synagoge irgendwie philosophieren gelernt hat und ihre Verwandte im Holocaust verloren und dass schon deswegen allein sie gar nicht antisemitisch sein kann. Und genau diesen Rekurs auf Identität, also ich kann das gar nicht, weil ich ja ein guter Mensch bin, statt einfach wirklich, sie hätte ja einfach sagen können, da habe ich Scheiße geredet. Aber das hat sie eben nicht gemacht, sondern sie hat wirklich immer dieses Lavieren und so gemacht, was offensichtlich gelogen war. Und ich fand aber sehr, ich fand auch tatsächlich unglaublich interessant, dass da eigentlich diese ganze Diskurstheorie über Bord geworfen wurde, aber ich fand, es passte letztendlich schon wieder, weil eigentlich beide Arten zu argumentieren Form von Verantwortungsabwehr sind. Also einerseits eben dieses Subjekt wird sowieso gesprochen, ich mache gar keine Aussagen, also durch mich gehen halt nur die Diskurse hindurch. Ich reiteriere sie nur, und andererseits dieses, ich bin ein so guter Mensch, dass ich so etwas Böses gar nicht sagen kann, sind beides eben Formen von Verantwortungsabwehr. Da würde ich sozusagen das Gemeinsame drin sehen. Und wir hatten das eben hier auch in der Pause, weil du auch noch gefragt hast, ja, wie ist es mit der palästinensischen Nation? Also sie hat natürlich ein paar Lippenbekenntnisse dazu, dass auch die Palästinenser ja nicht unbedingt eine Nation bilden sollten, sondern doch ihr Ideal ist ja ein binationaler Staat Palästina. Aber es ist schon interessant, dass ihre gesamte Kritik sich immer nur auf Israel und den Zionismus richtet und es eigentlich nichts Adäquates gibt, also so eine Art von Gerechtigkeit, dann antinationaler Gerechtigkeit, sondern dass eben tatsächlich ganz einseitig ist. Und meine Vermutung ist, wie das genau, also was einer der wichtigen Stränge da drin ist, ist eben in dieser Art von Gewaltverleugnung, wie ich sie versucht habe nachzuzeichnen. Und es gibt eigentlich nicht wirklich Gewalt, es gibt nur so Normierungen und diskursive Produktionen, aber es gibt nicht irgendwie zerfetzte Körper oder so etwas. Es gibt nicht Folter, es gibt nicht Massenvernichtung. Dass sie dadurch natürlich erstens die gesamte Vorgeschichte der Gründung Israels rauslassen muss, weil das sonst zu schmerzhaft ist. Und dass andererseits Israel und die USA beides auf eine bestimmte Art die lebenden Beweise dafür sind, dass bloß wenn man nett zu anderen ist, sind die noch lange nicht nett zu einem. Also die eigentlich genau ihre ganze Theorie von ja, sei lieb zum Nachbarn und sei auf du und du mit dem und dann ist er auch lieb zu dir, also sozusagen auf jeder Erfahrungsebene negieren. Dass Israel eben gezwungen ist, sich gewalttätig zu erwehren, das darf es in ihrem Weltbild nicht geben. Und deshalb muss genau dieses Wehren besonders bösartig sein. Eine bestimmte Art, glaube ich, funktioniert es, ihre Amerika-Kritik genauso. Aber es ist auch ein bestimmtes Willkürelement drin, also das würde ich auch nicht abstreiten. Aber ich finde es jedenfalls ein sehr schönes Beispiel, wie so eine bestimmte Art von, ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber so eine bestimmte Art von wirklich Gutmenschentum sich mit eigentlich den bösartigsten Äußerungen hervorragend verträgt, wenn sie mit so einem bestimmten naiven Augenaufschlag getan werden. Weitere Fragen? Okay, dann kurz eine von mir. Was mich noch interessieren würde, inwiefern, falls sich sowas überhaupt sagen lässt, gibt es eine Kohärenz zwischen dieser Geschlechtertheorie, mit der sie angefangen hat, und dann der Moralphilosophie. Also es ist relativ eindeutig, wie die Moralphilosophie nochmal in dieser Parting Ways-Debatte aufgegriffen wird. Aber gibt es auch was, dass die Moralphilosophie bereits in der Geschlechtertheorie angelegt ist? Und wenn ja, wie sieht es aus? Oder umgekehrt, wie sehen die Brüche aus? Und zweitens, du hast von dieser Markierung der Palästinenser als die anderen gesprochen, sprich, dass quasi sie so argumentiert, dass die Israelis das Ich seien, dass eben das Du in sich hineinnehmen muss. Wie würde das funktionieren, beziehungsweise würde es überhaupt funktionieren, wenn man das umgekehrt machen würde? Sprich, könnte sie überhaupt von ihrer Theorie aus den Standpunkt beziehen, die Palästinenser als das Ich zu nehmen und dann die Israelis als das Du und quasi die gleiche Kritik umgekehrt formulieren? Oder ist das ausgeschlossen aufgrund anderer Bestandteile ihrer Theoriebildung? Ja, ausgeschlossen ist natürlich nie was, aber ich glaube, das ist, es würde mich sehr wundern. So, und ein Teil davon ist natürlich auch über dieses sehr betonte, also sie betont sehr stark eben auch ihr Jüdischsein, zumindest genau dort, wo es um Nahosten geht. Ich hatte es ja schon kurz angesprochen, dass sie eben ihre jüdische Ausbildung in Synagogen ins Spiel wirft und ihre Familie, die Opfer im Holocaust hatte, um zu sagen, warum sie nicht antisemitisch sein kann. Und auch eben dieses Parting Ways Buch funktioniert ja eben, das habe ich auch gesagt, darüber, dass sie nach mehr oder minder guten jüdischen Kronzeuginnen und Kronzeugen sucht. Ich glaube, einige eignen sich besser als andere. Ich glaube, Walter Benjamin hätte sich nicht so ganz wohl gefühlt in der Rolle, die er da spielt in dem Buch. Aber insofern ist das erstmal so ihr Wir oder ihr Ich, was sie da hat. Ob sie das auch machen könnte für die Palästinenser, das wäre mal eine Frage, die man an die gute Dame stellen kann, aber ich glaube, es ist kein Zufall, dass sie es nicht tut, und ich glaube, dadurch würde eben genau diese Alteritätsromantik, die Palästinenser sind die anderen und so, zusammenbrechen. Dann würde sie erfahren, dass die so anders gar nicht sind, sondern eigentlich ganz schön genau gleich blöd, bloß nur noch vielleicht auf eine noch radikalere Art, als die meisten eh schon sind. Das Problem ist ja nicht so, dass sich in Israel und Palästina zwei verschiedene Kulturen gegenüberstehen, die sich einfach nur mal verstehen müssten, sondern eigentlich zwei ziemlich eindeutig definierte Interessen, und wo man nicht große Übersetzungsleistungen bringen muss oder so, um zu verstehen, was die palästinensische Seite will oder die einzelne Vereinigung da, sondern eigentlich nur die Hamas-Charta lesen muss. Und da muss man sich auch nicht dem Fremden und anderen öffnen, sondern muss einfach nur auf das Bekannte aus der europäischen Geschichte zurückgreifen, nämlich die Protokolle der Weisen von Zion, um das zu verstehen. Und ich glaube, damit würde ganz viel von dieser unterschwelligen Romantik wegfallen, von da ist ganz viel Andersheit und da ist die Welt noch offen und bietet Abenteuer. Und die Frage von, ich habe das so ein bisschen hoppla hopp gemacht, den Übergang. Ich glaube, das verbindende Glied zwischen Moralphilosophie und ihrer Gender-Theorie ist eben genau diese, die Kritik der Identität, aber eben eine Kritik von Identität, die eben auf eine sehr eigene Art verläuft, würde ich jetzt erstmal sagen. Also genau wie man nicht als Mann oder eben vor allen Dingen wie die Frauenbewegung nicht als Frau argumentieren soll, sondern eher genau das subvertieren soll und diese Kategorie aufspalten und auffächern in viele mögliche Verschiedenheiten und als Ort von Verknüpfung und Bündnissen begreifen, statt als stabile, geschlossene Kategorie. So soll sich eben dann auch das Ich nicht als eine feste Kategorie begreifen. Und das ist ganz häufig diese Rhetorik gegen das Feste ist da drin, sondern sich eher eben als selber auch die eigene Alterität, die eigene Nicht-Identität, die eigene das nicht ganz mit sich selbst identisch sein, weil man sich nie ganz begreift, sozusagen in den Vordergrund stellen, stark machen. Und auf einer bestimmten Ebene würde ich auch sagen, ist da erstmal ganz wenig zu kritisieren, aber die Art, wie es dann passiert, ist natürlich eine, wo unglaublich viel Unsinn mal reinkommt, und den habe ich dann versucht darzustellen. Gibt es dann noch was aus dem Publikum, oder? Okay, dann bedanken wir uns bei Lars Quadphase. Und eine Sache gibt es von Lars. Okay, genau das, was ich eigentlich am Ende meinen Vortrag einbringen wollte. Ich glaube, wenn man sich mit, was ich weggelassen hätte, wenn man sich mit Judith Butler beschäftigt, dann ist tatsächlich viel von dem auch, womit man sich beschäftigen muss, wirklich diese merkwürdige Rezeption, die es gegeben hat. Ich glaube, auf einer bestimmten Ebene ist das natürlich ein totaler Indiskurs für ein paar akademische Leute. Und die gute Frau Butler eignet sich tatsächlich nicht als, keine Ahnung, Massendemagogin, die die Leute, die verhetzten Massen anführt, sondern... Aber es gibt eben eine bestimmte Art von Rezeption und da, wie ich schon versucht habe zu skizzieren, von dieser Begeisterung der Radikalität, es gibt keine Geschlechter, in echt gibt es keine Geschlechter, sogar die biologische Forschung zeigt, es gibt gar keine Geschlechter. Und das schönste Beispiel, was ich jedenfalls kenne aus jüngster Zeit dafür, wo wirklich diese Theorie ausbuchstabiert ist, ist Critical Whiteness. Und ich hab mal einen sehr schönen Text gelesen, einen sehr lustigen Text von dieser Gruppe Reclaim Society, die ein Gedächtnisprotokoll geschrieben hat. Viele werden das auch sicherlich kennen, weil das ja schon rumging. Aber ein Gedächtnisprotokoll, wie sie eine Ausstellung über Rassismus im Fußball verhindert hat. Und daran fand ich zwei Sachen bemerkenswert. Erstens, dass die gesamte Kritik... kein bisschen ausformuliert war, aber wenn man das irgendwie zwischen den Zeilen gelesen hat, war die ganze Kritik, da werden rassistische Zitate dokumentiert, das hat Triggerwirkung. Das ist die, und dann wurden die Plakate umgedreht. Und das Zweite war dann, dass sich die Leute, die das gemacht haben in diesem Protokoll, immer positioniert haben. Und zwar als Tobi typisiert gelesen, also heißt männlich, und positioniert sich im deutschen Kontext als Person of Color. Und ich fand daran zwei Sachen so bemerkenswert, jenseits von dem wirklich albernen da dran. Das erste, dieses Urvertrauen in die Macht des Wortes, die Vorstellung, wenn man bloß ein rassistisches Zitat liest, macht das eigentlich schon was mit einem, gegen das man sich gar nicht mehr wehren kann. Und deshalb muss man das auslöschen, umdrehen, so tun, als hätte es das nie gegeben. Also diese Art von Verleugnung als Kritik, aber auch die ungeheuerliche Machtfantasie von ganz offensichtlich Bildungsbürgerkindern, die auf eine komische Art in der Vorstellung schwelgen. Wörter bedeuten tatsächlich Macht, Sprache bedeutet Macht und weil ich der Sprachgewandte bin, habe ich natürlich Macht. Und das andere, und das eigentlich noch tollere fand ich, dass diese ganze Art von, das ist ja alles diskursiv produziert, ich bin kein Mann, sondern typisiert gelesen, ich bin nicht irgendwie, habe nicht die und die Hautfarbe, sondern positioniere mich als Person of Color. Einerseits eine totale Entnaturalisierung, ist andererseits aber offensichtlich ein Willkürticket, denn auch das kann ich wieder nicht beweisen, aber aus ziemlich vielen von dem ging hervor, dass dieser Tobi, typisiert gelesen, positioniert sich im deutschen Kontext als Person of Color, einfach ein ganz normaler weißer deutscher, weißes deutsches Bildungsbürgerkind war, der aber gesagt hat, haha, ich habe ja das Diskursmacht und ich kann mich als Person of Color positionieren, wenn ich das will. Und dass diese Gruppe gleichzeitig dann auf einem Anti-Ra-Camp irgendwelche Flüchtlingen das Wort abgeschnitten hat, und weil sie sich selber als Flüchtlinge bezeichnet haben, das heißt den neuen universitären Code noch nicht drauf hatten, nachdem man nämlich von Geflüchteten spricht und nicht mehr von Flüchtlingen. Und dass also diese weißen Bildungsbürger-Kids irgendwo hingehen und Leuten, die aus Nigeria oder sonst wo geflohen sind, das Wort verbieten, weil sie sozusagen sich ja als Person of Color genauso definieren können wie alle anderen und deswegen alle nach ihrer Pfeife tanzen können. Und das, finde ich, ist schon etwas von dieser unglaublichen Allmachtsfantasie, die auch da drin steckt. Das wird ja alles diskursiv produziert, denn wer sind die Herren des Diskurses? Das sind natürlich wieder die Akademiker. Zwar nur in ihrem kleinen, winzigen Bereich, wo sie dann die Freude haben, mal echte People of Color das Wort abzuschneiden, aber immerhin. Das wollte ich eigentlich noch am Ende erwähnen, was für eine gleichzeitige Lächerlichkeit, aber doch auch auf Bösartigkeit diese Theorie produzieren kann. Gut, damit wäre ich jetzt auch mit Meckern fertig.